Ich könnte mich in dich verlieben, und zwar im Handumdrehen. Ich bräuchte gar nicht erst zu üben, wenn du nur möchtest, wäre schon geschehen. Ich könnte dich jetzt einfach küssen, und nur aus einem Grund. Ich möchte schrecklich gerne wissen, von deinem Mund. Ich möchte dies bezüglich. Wer singt denn das eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe eine sehr schöne Stimme. Darf ich mein Herz an dich verlieben? So schön ist sie nun wieder nicht. Es liegt ja schon für dich das dumme Ding. Ich könnte mich in dich verlieben. So fühl ich sonst auch bin. Ich fühle mich zu dir getrieben, Verlust siehst du mich als Zwing. Ich bin